Vor dich Erd und Stern zählt, Halleluja. Gottes Sohn kommt auf die Welt, Halleluja. Und zum Heil geboren, ward er auserkoren, heute uns geboren.